Zum Tag des leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, fanden in Bangladesch, Bulgarien, Großbritannien, Tschechien, Frankreich, der Demokratischen Republik Kongo, Ägypten und Sri Lanka Festmeeting, Seminar, Bankett und Bücher- und Fotoausstellung statt. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos über das edle revolutionäre Leben und die großen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un zu sehen. Und ihre unvergänglichen Klassenwerke und die Bücher und Fotos über die stolze Realität von Südkorea, das sich tagtäglich entwickelt, waren zur Schau gestellt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Parteien, Institutionen und Organisationen und die Massen in betreffenden Ländern teil. Auf den Veranstaltungen in Bulgarien, Großbritannien und der Demokratischen Republik Kongo wurden Glückwunschtelegramme und Briefe an Genossen Kim Jong-un angenommen.